إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، باب في النهي عن ومحدثات الأمور. قال الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي الكتاب والسنة. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والآيات في الباب كثيرة معلومة وأما الأحاديث فكثيرة جدا وهي مشهورة. بارك الله فيكم. النهي بعد أن تكلم المصنف أو المؤلف رحمه الله تعالى وهو الإمام النووي، بعد أن تكلم عن الأمر بالمحافظة على السنة ووجوب التزام حكم الله سبحانه وتعالى، بدأ المؤلف ببيان البدع ومحدثات الأمور والنهي عنها للتوازن في هذه المسألة. فمن ناحية يجب عليك أن تلتزم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لك أن تبتدع وأن تحدث في الدين. وكعادته رحمه الله تعالى يأتي أولا بالآيات ثم بالأحاديث، وأحيانا يأتي بطرف الآية وطرف الحديث مثل هذا الباب. أما البدعة هي الأمور التي يبتدعها الإنسان، أي يخترعها الإنسان. والبدع أصلا نوعان: بدع في الدين وبدع في الدنيا. أما بدع الدنيا فإذا كانت حلالا فحلال، وإذا كانت حراما فحرام. أما بدع الدين فكلها حرام، البدعة في الشرع كل من تعبد لله سبحانه وتعالى بغير ما شرع الله سبحانه وتعالى عقيدة أو قولا أو فعلا. فمن تعبد لله بغير ما شرع الله من عقيدة أو قول أو فعل فهذا قد أتى ببدعة. مثلا أحدث عقيدة في أسماء الله وصفاته، أو أحدث قولا، أو أحدث فعلا في دين الله سبحانه وتعالى، فهذه هي البدعة: إحداث قول أو عقيدة أو فعل في دين الله سبحانه وتعالى لم يسبق له ولا دليل عليه من كتاب وسنة. وقال بعض أهل العلم قالوا هي طريقة مخترعة في الدين، يراد من السلوك عليها مضاهاة الشريعة. وانتبهوا، القيد في الدين، لما أتكلم الآن عن الأمور مثل الكمبيوتر أو مثل السيارة أو الضوء أو الكهرباء، هذه مسائل أخرى، هذه مسائل الدين الدنيا. لما أتكلم عن مسائل الدين اللي هي عقيدة أقوال أفعال، وهي مثل مسائل الصلاة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فهناك نهي عنها، وهناك نهي عن الإحداث. والبدع أنواع، وأحيانا تكون البدعة دقيقة ما يستطيع كل إنسان أن يعلمها. فنسأل الله السلامة ونسأل الله سبحانه وتعالى يحفظنا أن نقع في البدع. أما الذي يقوم بالبدعة أو الذي يخترع يسمى مبتدعا. وانتبهوا، هناك مسألة مهمة، وهي ليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، يعني ليس كل من عمل ببدعة أو قال ببدعة صار مباشرة مبتدع، لأنه قد ما يعلم. لكن تبدو هذه مسألة مهمة جدا في هذا الأمر. إذن البدعة هي المسألة نفسها، الابتداع هو الفعل، يعني هو أن يأتي بشيء جديد، والمبتدع هو من وقعت عليه البدعة وعلم وقصد هذا الأمر وأقيمت عليه الحجة، نسأل الله السلامة. بارك الله فيكم. كابيتل 18 فون رياض الصالحين، فبوت فون نويرونغن und Erfindungen in der Religion. Verbot von Neuerungen und Erfindungen in der Religion. Und ich sage hier, ist das Wort in der Religion. Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, sinngemäß übersetzt, und was gibt außer der Wahrheit anderes als Irrtum? Wie lasst ihr euch also abwendig machen? Surah Yunus, Surah 10, die Ayah 32. Allah sagt auch im Sinn gemäß übersetzt: Nichts haben wir im Buch außer Acht gelassen. 6, 38, Al-An'am 38. Allah sagt auch im sinngemäß übersetzt: Und wenn ihr über etwas in Streit geratet, dann bringt es vor Allah und den Gesandten. Surat al-Nisa, Ayah 59, Surat 4, Ayah 59. Der Autor sagte, das heißt vor Koran und Sunna. Vor Koran und Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sagt auch im sinngemäß übersetzt: Und dies ist wahrlich mein gerader Weg, so folgt ihm und folgt nicht anderen Pfaden, euch von seinem Pfad abirren lassen. Surat al-An'am, der 153. Und Allah sagt auch im sinngemäß übersetzt: Sprich, wenn ihr Allah wahrhaft liebt, so folgt mir, dann wird Allah euch lieben und euch eure Schuld vergeben. Surat al-Imran 3, die Ayah 31. Das sind die und die Ayat in diesem Kapitel sind sehr viel. Und die Hadithe auch. Und der Autor hat bestimmte Hadithe genommen. Nicht alle, sondern einige davon. Das heißt, das geht hier darum, über Verbot von Neuerungen und Erfindungen in der Religion. Der Autor, rahimahullah ta'ala, hat in den anderen vorherigen Kapiteln darüber gesprochen, erstmal, dass man an die Sunna festhalten soll, an die Religion festhalten soll und dass man nach den Urteilen Allah subhanahu wa ta'ala diese Religion praktiziert. Und jetzt kommt er mit neuen Kapitel, und zwar, dass man keine Neuerungen in der Religion haben darf. Passt auf, Neuerung bedeutet Bid'a. Bid'a. Ein Bid'a, aufpassen bitte, weil manche Leute das immer verwechseln oder die vermischen zwei Themen miteinander und sie wissen das nicht. Und zwar, sie vermischen diese Neuerungen, die die Menschheit erfunden hat oder entdeckt, bezüglich Lebenssachen, Lebensstil, Gewohnheiten, Sitten, Tradition. Wir reden nicht über dieses Thema. Also wir reden nicht über Computer oder Handy, reden nicht über Strom und über, sage ich jetzt hier, Anlagen, Industrie oder Satelliten. Wir reden nicht über diese Themen. Diese Themen, die sind Themen des Lebens. Und in diesem Bereich, was verboten ist, ist verboten, was erlaubt ist, ist erlaubt. Da gibt es hier nicht, dass wir sagen, die sind Erfindungen und dann wollen wir das nicht. Das geht nicht darum. Das geht hier um Neuerungen in der Religion. Was bedeutet Neuerung in der Religion? Das bedeutet, etwas zu erfinden, zusätzlich zu machen, in der Religion zuzufügen, ohne dass man Beweis von Koran und Sunna hat. Und das ist die Bid'ah. Das bedeutet, dass man Allah anbetet mit etwas, was man verinnerlicht oder sagt oder tut, ohne dass dies in der Religion ist. Das ist Al-Bid'ah. Das heißt, du willst Allah so anbeten, nach etwas, was du selber oder andere erfunden haben, ohne Beweis. Und wenn man das versteht, dann kann man das mit Sicherheit trennen zwischen diesen beiden Themen. Dunya, das wird Weltliches, Tradition, Gewohnheiten und so weiter, Sitten. Und auf der anderen Seite Religion. Das wird hier gemeint, was die Leute erfunden haben, bezüglich zum Beispiel Gebet, Fasten, Zakat, Anbetungen, Gottesdienste, oder dass man diese Verknüpfungen hergestellt hat mit Dunya-Sachen und das andere Religion. Das wird mit anderen Wörtern etwas in der Religion zu erfinden oder etwas als Religion zu bezeichnen, was nicht zur Religion gehört. Das ist Al-Bid'ah in diesem Zusammenhang. Und hier muss man drei Wörter unterscheiden, die die Gelehrten auf Arabisch benutzen. Und zwar Al-Bid'ah, das wird die Neuerung an sich selbst in der Religion. Al-Ibtida', das ist die Handlung, das wird jemand holt, erfindet eine Neuerung, Al-Ibtida heißt es, und drittens Al-Mubtadi'. Al-Mubtadi' ist die Person, Bezeichnung der Handlung, Bezeichnung der Tat an sich selbst und Bezeichnung der Person. Bezeichnung der Tat an der Handlung, Bid'ah. Bezeichnung der Tat, das wird, dass jemand etwas handelt oder etwas erfindet, das heißt Ibtida'. Bezeichnung der Person, das heißt Mubtada'. Und hier gibt es eine Regel, die sehr wichtig ist. Und zwar, wenn jemand eine Bid'ah praktiziert, heißt nicht, dass die Person automatisch Mubtada' ist. Und das ist sehr wichtig, weil es sein kann, dass die Person nicht weiß, dass das Bid'ah ist. Es kann sein, dass die Person das nicht meint oder dass die Person nicht will, aber die Person macht einen Fehler. Deshalb nicht jeder, der Bid'ah begeht, ist automatisch Mubtada'. Und das ist eine Regel, die klar zu definieren ist. Barakallahu fiik. Das geht darum, dass die Neuerung verboten ist im Islam. Egal welche Neuerung. هناك من قال أن في الدين بدعة حسنة. يا أخوة لو كان في الدين بدعة حسنة لوجب ولزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدلنا عليها. ولزم ووجب أن يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه رضوان الله عليه أو السلف رضوان الله عليه. ولكن هذا غير موجود. إذن ليس في الدين بدعة حسنة كما يزعم البعض. في الدين كل بدعة إنما هي سيئة، لأن هذا الذي يبتدئ أولا هذا ضلال، والضلالة البدعة كل بدعة ضلالة بالصوص لا تكون أبدا حقا. لذلك قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، يعني الحق هو في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ترك الحق من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد ضل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، والمؤمن يختار طريق الحق صراط الذين أنعمت عليهم، ما يختار الطريق الطرق الأخرى. لذلك هنا الله تعالى أتى بآية عظيمة، فماذا بعد الحق إلا الضلال، يعني إذا هذا هو الدين وأنت أخذت طريق آخر أو سلكت مسلكا آخر فقد أتيت بضلال والعياذ بالله. ثم بارك الله فيكم انتبهوا، البدعة تشريع، البدعة تشريع، لأن البدعة أن تقول هذا من فعل ذلك فإنه يتقرب إلى الله، هذا من دين الله. فقل تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يعني في ذلك الذي يبتدأ في الدين يجعل نفسه مشرعا، والتشريع حق لله فقط وليس لغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يأمر بشيء ويفعل شيء وإنما هو وحي يوحى من عند الله سبحانه وتعالى. هذه مسألة مهمة جدا. ثم الذي يبتدع في الدين لا يرجع إلى الله وإلى الرسول، لا يرجع إلى الكتاب والسنة. والله يقول فإن تنازعتم فردوه إلى الله والرسول، أي الأصل الله والرسول، الكتاب والسنة، ليس الأصل أن يخترع الإنسان شيء جديد. والبدعة خروج عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وخروج عن الرجوع إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الذي يبتدع ما أثبت حبه لله وما اتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والذي يبتدع يأتي بطريق جديد، كما قلنا العلم قال طريقة مخترعة في الدين، أما تعالى يقول أن هذا صراطي مستقيما، هو طريق واحد فاتبعوه، خذوا هذا الطريق الواحد الذي يقودكم إلى الجنة، ما تأتوا بطرق جديدة تبتدعوا شيئا جديدا، ما يجوز. وكذلك البدعة، البدعة تنافي تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله، لأنه ما يلتزم بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يتجاوزها، وهذا التجاوز يكون إما بنقصان أو بزيادة. ومضمون البدعة الطعن في الإسلام، لأن الذي يبتدع كأنه يقول أن الدين ما اكتمل، أن الدين ما اكتمل، لكن يريد هو يكمل، يريد هو يكمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأن الله سبحانه وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الدين قد اكتمل وتم. أما حال المبتدع يقول الدين لم يكتمل ولم يتم، لذلك هو يبتدع في الدين شيء ويسميه حسنا حتى يكمل هذا الإسلام، معاذ الله. والبدعة تفريق للأمة، لأن الذي ما يتخذ الصراط المستقيم كما في قوله تعالى وأن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه، سيتخذ طريقا أخرى ويتبع رأسا من الرؤوس التي تجعله يخرج عن طريق السنة، فتتفرق الأمة بالبدعة. لأن الناس إذا ابتدعت وتفرقت صار المبتدع يطعن في الذي يطبق السنة. يعني مثلا الذي يحتفل يوم عيد مولد نبوي وأنت تأتي وتقول له، تقول له ما يعيد مولد النبوي، يقول لك شوف شوف هذا ما يحب النبي وما يقدر النبي ما يحترم النبي، فيطعن فيك ويتهمك اليوم، يتهمك مباشرة يقول وهابي، مباشرة يقول وهابي، نسأل الله السلامة. فذلك بالبدعة تتفرق الأمة، تتفرق الأمة وليس تتوحد. وإذا انتشرت البدعة في الأمة ذهبت السنة، لأن الناس تتصور أن هذه هي السنة، فإذا أتيت بالسنة، لأنهم المبتدعون قالوا عن السنة بدعة، فصارت السنة بدعة وصارت البدعة سنة. وكذلك بارك الله فيكم المبتدع لا يتحكم إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنا الحكم إلى رأيه وعقله. قد يقول قائل ما في مبتدع اليوم إلا يأتي بدليل من الكتاب والسنة، نعم صحيح، إنما يأتيك بدليل عام ليخصصه في مكان أو يلعب بالدليل، يعني يطوع الدليل حتى لبدعته، والحمد لله الذي فهم الدين وفهم السنة فهو يلتزم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أنه ما يقع في البدع. والمسألة صعبة أنه ما يقع الإنسان في البدع لما تكثر البدع، ولكن اللي فهم الإسلام وأصول الدين وفهم أصول السنة إن شاء الله يكون بعيدا عن البدعة أشد البعد. كذلك البدعة فيها بارك الله فيكم في محبوبة إلى الشيطان، فالشيطان يحب البدعة أكثر من الحرام، لأن الحرام يا أخوة ما يهدم الدين، أما البدعة تهدم الدين، تهدم الدين. وفي كل يوم الناس يعني تبتدع بدع، فنسأل الله السلام. بارك الله فيكم. Manche behaupten und sagen, es gebe gute Bid'a in der Religion. Es gebe gute Bid'a in der Religion oder gute Erfindung oder gute Neuerung in der Religion. Diese Leute, wenn sie das behaupten, dann behaupten sie, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns von der Religion etwas verborgen hat. Und das ist sehr schlimm. Deshalb sagte der Imam Malik rahimahullah, من زعم أن في الدين بدعة حسنة فقد اتهم محمدا بأنه خان الرسالة. Wer behauptet, dass in der Religion eine gute Bid'a gebe, so hat diese Person behauptet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Religion verraten hat. Warum? Weil der Prophet verpflichtet war, und passt auf, das ist sehr wichtig, weil der Prophet verpflichtet war, alles was gut in der Religion, alles was gut in der Religion ist, uns zu erklären und zu erzählen und selber zu praktizieren oder seine Gefährten mindestens, dass sie das praktizieren. Und wenn es gute Neuerung in der Religion gäbe, dann wieso hat der Prophet davon nicht erzählt? Wieso hat er und seine Gefährten das nicht praktiziert? Und das ist ein sehr starker Beweis bezüglich Al-Bid'a in diesem Zusammenhang. Deshalb, alle Neuerungen in der Religion, sind verboten und sind schlecht, sind Irrtum. Aufpassen. Aber wenn man sagt, ja, was sagst du über Mikrofon oder Strom oder Computer oder Laptop, Handy, das hat mit der Religion nichts zu tun. Schulen, Universitäten, das hat an sich selbst mit der Religion nichts zu tun. Also aufpassen, barakallahu fikum, aufpassen. Derjenige, der Bid'a begeht, oder die Bid'a an sich selbst, das ist Dalala, das ist Irrtum, das ist Irrtum. Allah sagt das subhanahu wa ta'ala, فماذا بعد الحق إلا الضلال. Und was gibt es außer der Wahrheit anderes als Irrtum? Das heißt, die Wahrheit ist im Buch Allah und in Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenn jemand etwas Neues erfindet oder etwas in der Religion etwas zufügen will, dieser Religion zufügen will, dann hat man Irrtum begangen. Das ist aus dem Koran und aus der Sunna. Kullu bid'atin dalala. Jede Neuerung ist eine irreführende Sache. Schaut mal, subhanallah, der Autor, rahimahullah ta'ala, der bringt einen sehr schönen Beweis in diesem Zusammenhang. Der macht diesen Vergleich, damit wir verstehen. Allah sagt dir, die Wahrheit ist im Buch Allahs und Sunna des Propheten, authentischen Sunna vom Propheten Muhammad sallam. Wenn du etwas anderes bringst, dann ist das Dalal. Deshalb, das ist vom Koran. Das ist Koran. Wenn von der Sunna aber kullu bid'atin dalalah, der Prophet sagte, jede Neuerung ist eine irreführende Sache. Das heißt, du hast den Weg von Koran und Sunna. Wenn du Neuerung machst, dann verlässt du diesen Weg. Und Bid'a, Erfindung in der Religion, derjenige, der Bid'a erfindet, der gibt sich eine Stellung Allahs in der Religion, möge uns bewahren. Was bedeutet das? Dass wir derjenige, der etwas erfindet, der macht wie Allah. Weil Allah subhanahu wa ta'ala der Einzige ist, der bestimmen kann, was Religion ist. Auch wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns etwas erklärt hat, erzählt hat, getan hat, das ist durch die Offenbarung Allah subhanahu wa ta'ala in der Religion. Wenn jemand kommt und sagt, ja, das ist die Religion. Und wo ist dein Beweis? Wer hat dir dieses Recht gegeben, dass du entscheidest, was Religion ist? Und deshalb sagt Allah subhanahu wa ta'ala, أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَلَمْ يَذَنْبِهِ. Das haben sie etwa Teilhabe, die ihnen Religion gegeben haben, was Allah subhanahu wa ta'ala nicht erlaubt hat. Und das ist genau Al-Bid'a. Das wird das Mann etwas. Das ist der Schrie. Das ist Religionsbestimmung für die Leute. Sag mal, das ist eure Religion. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Auch barakallahu fikum. Derjenige, der Bid'a begeht, der kehrt nicht zum Buch Allah und zur Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam zurück. Und er urteilt nicht mit dem Urteil Allahs. Allah sagt, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Und wenn ihr über etwas in Streit geratet, dann bringt es vor Allah und den Gesandten. Das wird, er kehrt zu Allah und seinen Gesandten zurück. Weil in Koran und Sunna alles erklärt worden ist. Und wenn man etwas Neues bringt, dann meint man, ich kann ein anderes Urteil haben, als das Urteil Allahs und seinem Propheten. Ich brauche kein Koran und Sunna, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Auch derjenige, der Bid'a begeht, der folgt nicht dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und der folgt dem Weg des Propheten nicht. Und der bestätigt nicht Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah bedeutet, dass man dem Propheten folgt in der Anbetung Allah subhanahu wa ta'ala, wie man Allah anbetet. Aber wenn man das nicht macht, und wenn man selber erfindet, das wird, wo bleibt die Bestätigung Muhammad Rasulullah? Die vollkommene Bestätigung von Muhammad Rasulullah. Auch Barakallahu fikum. Al-Bid'a erfindet oder wenn man Bid'a praktiziert, dann verlässt man den Weg vom Propheten und dann bestätigt man nicht, dass man Allah liebt. Allah sagt, sprich, wenn ihr Allah wahrhaft liebt, so folgt mir. Und wenn du dem Propheten folgst, dann liebst du Allah. Aber wenn du dem Propheten nicht folgst, dann hast du das nicht bestätigt, dass du Allah subhanahu wa ta'ala liebst. Und wenn du Neuerungen erfindest oder praktizierst, dann hast du dem Propheten nicht gefolgt. Derjenige, der Bid'a begeht, der sagt, entweder sagt er mit der Zunge, oder der praktiziert das eigentlich, als ob der Islam nicht voll wäre und nicht vollkommen wäre. Obwohl Allah sagt, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Allah sagt, heute habe ich euch eure Religion vollendet, vervollkommnet. Also diese Religion ist vollkommen vollendet. Und wenn jemand kommt und sagt, nein, ich erfinde etwas Neues oder dies ist gut, obwohl das nicht von Koran und Sunna zu belegen ist oder nicht vom Islam ist, dann meint man, die Religion ist noch nicht vollständig und nicht vollkommen, deshalb will man das selber machen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Auch barakallahu fikum, Al-Bid'a ist sehr schlimme Sache, weil durch die Bid'a ein Vorwurf gegen den Propheten sallallahu alaihi gemacht wird. Wenn man sagt, ja, ich mache ein Bid'a und der Prophet hat das nicht gemacht, das heißt, als ob der Prophet etwas Gutes verlassen hat, aber du kommst und du praktizierst das, weil so begehst, möge Allah subhanahu wa ta'ala. Auch Al-Bid'a ist ein Mittel, dass die Umma sich spaltet, dass die Nation sich spaltet, wenn einer etwas erfindet und der andere etwas anderes erfindet, dann haben wir keine Einheit auf dem richtigen Weg von Koran und Sunna. Und das sehen wir heutzutage. Passt auf, Leute, es gibt Leute, die am 12. Rabi al-Awwal, die kommen und die feiern den Geburtstag vom Propheten. Wenn du sagst, das ist Bid'ah, das darf man nicht, weil wenn dies gut wäre, hätte der Prophet das gefeiert. Seine Gefährten, die dritte Generation, die vierte, die fünfte, alle haben das nicht gemacht. 600 Jahre Islam gab es keine. Später hat man das erfunden. Jetzt, wenn man den Leuten sagt, wir feiern nicht Geburtstag vom Propheten, weil das nicht in Ordnung ist, weil das sozusagen Bid'ah ist. Die sagen dir, ach, du liebst den Propheten nicht. Oder die sagen, du bist Wahhabi geworden. Obwohl du etwas Richtiges machst im Islam. Und das ist so, spaltet man die Religion. Eine Gruppe macht das, die andere machen das nicht, dann sagen die, ja, die sind schlecht, weil sie den Propheten nicht lieben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Dann barakallahu fikum, wenn die Bid'a viel wird, dann vergisst man die Sunna. Das heißt, man vergisst die Religion durch die Bid'a. Oder man greift die Religion an, indem man die Bid'a praktiziert. Zum Beispiel, eine Person macht Bid'a. Und du kommst, du sagst ihm, das ist falsch, was du tust. Der sagt dir, du hast uns eine neue Religion geholt. Unsere Religion ist das. Das heißt, man kritisiert den Islam durch die Bid'a, ohne dass man weiß. Und wenn man die Bid'a praktiziert, dann wird die Sunna sterben. Dann wird die Sunna sterben. Und das sehen wir heutzutage. Wenn du zu den Leuten kommst und du willst ihnen die Sunna beibringen, die sagen dir, nein, das wollen wir nicht. Warum? Weil diese Leute ein Wegchen genommen haben und die denken, das wäre die richtige Methode, den Islam zu praktizieren. Obwohl Allah subhanahu wa ta'ala sagt, das ist mein Weg, ein gerader. Folgt ihm, folgt nicht den anderen Wegchen oder Faden. Dann werdet ihr von dem richtigen Weg abgehen. Und das ist hier genau, was heute mit uns passiert. Eine Person erfindet etwas, dann kommen Leute und die praktizieren das. Und dann später, wenn die Ahl-Sunnah al-Jama'ah kommen und sagen, das ist falsch, sagt man ja, ihr seid falsch und wir sind richtig. Wenn wir das meinen, können wir uns bewahren. Die Bid'a ist schrecklich, aber da muss man auch hier aufpassen, nicht jede Sache Bid'a bezeichnen. Und der Shaitan liebt die Bid'a mehr als Haram. Weil die Bid'a die Religion zerstört. Aber Haram zerstört die Person. Ich meine, wenn eine Person Alkohol trinkt, man weiß, Alkohol ist Haram. Aber wenn eine Person etwas erfindet im Islam, dann stirbt die Sunna und dann praktiziert man etwas Neues und an die Religion, da weiß man nicht mehr, was richtig ist. Und viele Leute haben gesagt. So, barakallahu fikum, die Bid'a hat schreckliche Folgen. Und die Bid'a hat eine sehr schlimme Bewirkung oder Wirkung auf die Nation. Aber ich sage nochmal, es gibt Leute, wenn sie Bid'a begehen, dann holen sie dir Beweise. Und hier ist das Problem bei den meisten. Sag ja, aber der bringt doch Beweis. Ja, der bringt Beweis, aber der verwendet das nicht richtig. Der verwendet das nicht richtig, das wird genutzt etwas aus. Deshalb sollte man lernen, sollte man die Sunna richtig lernen. Und da warne ich hier vor zwei Handlungen. Die erste ist, dass man jede Sache Bid'a bezeichnet oder extrem wird. Bid'a. Und die zweite ist, dass man so untertreibt, auch wenn etwas Bid'a ist, da will man nicht sagen Bid'a. Das ist falsch und das ist falsch. Das wird etwas zu bezeichnen, Bid'a, was kein Bid'a ist in der Religion, das ist falsch. Und auch, dass man überhaupt nicht vor Bid'a warnt, das ist auch falsch, sondern da bleibt man auf dem richtigen Weg. In diesem Zusammenhang, barakallahu fikum, sagt Allah. Noch etwas, was ich gesagt habe? Und das ist das letzte Wort. für unseren Unterricht heute, inshallah. Laysa kullu man waqa'a fil bid'ati waqa'at al bid'atu alayhi. لأنه قد يكون جاهل، قد يكون ما يعلم، قد يكون يظن أن هذا صحيح، فانتبهوا لذلك. بارك الله فيكم نخمل. Nicht jeder, der eine Bid'a begeht, heißt sofort Mubtadi'. Das heißt, die Person kannst du nicht sofort verurteilen, sondern da gibt es hier Regeln. Es kann sein, dass diese Person das nicht weiß, dass das Bid'a ist, was er macht. Es kann sein, dass er das nicht meint. Es kann viel sein dabei. Deshalb die Regel ist, nicht begeht, ist automatisch Mubtada. Da kann man sagen, der macht Bid'a, der praktiziert Bid'a. Aber ist er direkt Mubtada? Natürlich, hier muss man wissen, ob man das weiß, ob man das meint und so weiter. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Und das nächste Mal, inshallah, reden wir weiter über die Hadithe, die diesbezüglich kommen. Barakallahu fikum, jazakum Allah khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Walhamdulillahi rabbil alameen. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu. كم دقيقة؟ 36 دقيقة. كويس. 45 دقيقة كويس. بس نحن 38 دقيقة أحسن. خير. Die Brüder und Schwestern auch. Das ist, wir sind zu Ende. Es kann sein, dass ich so 20 Uhr wiederkomme. Dann die Admin oder 20 Uhr 15 so ungefähr. Die Admin wollen bleiben, bitte schön, wollen nicht bleiben, dann machen wir den Raum zu. Was wollt ihr? Und ich verspreche nicht, dass ich wiederkomme. Ich versuche. Inshallah. Na. Nahna khallasna ad-dars wa dakhal. دخل منو دخل ابو زكريا 2009 ابو زكريا نعم هلا خلص الدرس ابو زكريا طيب تحت كان ابو زكريا 2009 يا ادمن كنت مش قلت هذا يا ادمن انا رحنا كان صوته مش هنا طيب السلام عليكم